أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم كثرة الشفقة على المسلمين الطائع والعاصي. Zu den Charaktereigenschaften der Salaf al-Salihin gehört die Sanftmut und Mitleid mit den Muslimen zu haben, sowohl die Frommen als auch die Sündiger unter den Muslimen. وعلى سائر الحيوانات, und sowohl Sanftmut und Milde mit den Tieren zu haben. والعمل على حصول عدم نقص لدين أحد بسببهم, und sie passen auf, dass die Menschen nicht durch ihre Handlungen ihre Religion oder ihren Dien vernachlässigen. Das heißt, sie passen, dass sie nicht irgendeine Handlung machen, wegen der ein anderer Mensch, ein anderer Muslim, sein Dien vernachlässigt oder etwas falsch in seinem Dien macht oder sagt. وهذا من أشرف أخلاقهم ولا يقدر على العمل به إلا من نور الله تعالى بصيرته. Und das ist, diese Charaktereigenschaft gehört zu ihren edelsten Charaktereigenschaften, und keiner kann nach diesem Charakter leben und es in seinem Leben verinnerlichen, nur im Fall, wo Allah subhanahu wa ta'ala dein inneres Auge mit Licht, also dein innerem Auge Licht gibt. وكان أشفق على الناس من أنفسهم بحكم الإرث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Und die Salaf al-Salihin, die waren milder und barmherziger mit den Menschen, mehr als die Menschen mit ihnen selbst waren. Und das haben sie von dem Propheten عليه الصلاة والسلام geerbt. وهناك يرغب الناس في القرب منه حتى ربما زادوا في الدار المجاورة له أكثر من المجاورة لأهلهم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: يزاد في ثمن الدار إذا كان جارها طلق الوجه حلو اللسان. Und manchmal, wenn ein Frommer in einem Haus wohnt, dann die geben mehr Miete für dieses Haus. Und Abdullah ibn Umar radiallahu anhu sagt, manchmal hat er die Miete von den Häusern, die neben den Häusern von Muslimen, die mit die gut reden und die höflich waren, erhöht. Sie haben die Miete erhöht. Was heißt das, liebe Geschwister? Nicht, dass die Wohnung Balkon hat oder schöne Parkplatz hat oder dass sie warmes Wasser hat oder die Strom ist billiger in dieser Stadt oder was weiß ich. Diese Kriterien waren damals sowieso nicht vorhanden. Und das Äußerliche von dem Haus war nicht ein Kriterium, dass sie höhere oder niedrige Miete hatte, sondern dein Nachbar beeinflusste den Preis der Miete. Wenn der Nachbar gute Charaktereigenschaften hatte, dann hat Abdullah ibn Umar, der Sohn von Umar ibn Khattab, die Miete von diesem Haus erhöht. Weil neben dir wohnt jemanden, von dem du Nutzen bekommen wirst. وكان أبو عبد الله الأنطاكي رحمه الله تعالى يقول: إذا علمت من الناس الوقوع في عرضك إذا رأوك فلا تجتمع بهم رحمة لهم إلا في أوقات الصلاة. أبو عبد الله الأنطاكي رحمه الله sagte: Wenn du schon weißt, dass wenn du mit bestimmten Menschen bist oder in ihrer Anwesenheit bist, und dann die werden dich beschimpfen oder dir Ungerechtes tun, dann darfst du nicht mit ihnen zusammen sein, außer im Fall vom Gebet. Außer wenn es Gebetszeit ist und dann musst du in einer Moschee beten, dann darfst du mit diesen Menschen zusammen sein. Aus Angst, dass sie dich beschimpfen oder dass die dir Unrecht tun und das wird ihnen schaden. Bei Allah subhanahu wa ta'ala. Aus Barmherzigkeit lässt du es sein. Du mischst dich nicht mit ihnen ein und du haltest dich nicht mit ihnen zusammen. وكان أبو عبد الله المغاربي رحمه الله تعالى يقول من لم ينظر للعصاة بعين الرحمة فقد خرج عن الطريق. أبو عبد الله المغاربي رحمه الله sagte, einer von den Gelehrten der Salaf, sagte, من لم ينظر العصاة بعين الرحمة. Wer nicht Barmherzigkeit und Mitleid mit den Sündigen hat, er ist aus dem Weg. Er ist aus dem Weg. Mit dem Weg ist gemeint, der Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala, der Weg der Reinigung von den Charaktereigenschaften, der Weg der Züchtigung der Triebseele. Das heißt, es gehört zu den Grundlagen von einem Mu'min, von einer Person, die näher zu Allah subhanahu wa ta'ala kommen will, dass sie Mitleid und Barmherzigkeit mit den Sündigern empfindet. وقد كان معروف الكرخي رحمه الله تعالى إذا رأى عاصيا دعا له بالمغفرة ورجى له الرحمة. معروف الكرخي رحمه الله ist einer von den ersten großen Asketen nach der Generation von dem nach der Generation von den Sahaba und Tabi'in. Ma'ruf Kalchi sagte, Ma'ruf Kalchi, wenn er einen sündigen Muslim sieht, dann macht er Bittgebete für ihn und wünscht er ihm die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat nicht gesagt, ich bin besser als er, oder schaut mal dieses Schwein, oder schaut mal, und dann hat er angefangen, ihn zu schimpfen, diese Leute, was weiß ich, und wie heute mit denjenigen, die große Sünden begehen, umgehen. Viele Leute unter uns, liebe Geschwister, wenn sie jemand, der Wein trinkt, oder mit Frauen rumhängt, da ins Disco, Samstag geht und so weiter, dann empfindet man eine Abneigung von dieser Person und manchmal redet man schlecht über diese Person. Die Salaf al-Salihin aber, die haben Mitleid mit solchen Personen gehabt, sondern sie haben für sie Dua gemacht. Weil was willst du überhaupt verlieren, wenn du Dua für die Muslime machst? Was willst du verlieren, wenn du für sie die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala wünscht? Da wirst du nichts verlieren, sondern du bittest das von einem Reichen, von dem Reichen, von Allah subhanahu wa ta'ala, er gibt ohne Ende. Dann, es wird nicht von sein Reichtum wird nicht abnehmen, wenn du von ihm verlangst, dass er diese Leute recht leitet. ويقول und معروف الكرخي, wenn er, wie gesagt, eine Person sieht, die Sünden begeht, dann macht er für ihn Bittgebet und wünscht ihm die Barmherzigkeit und er sagt, inna Allah ta'ala arsala Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam wa ba'athahu li najati an-nas wa ar-rahmati lahum. Wahrlich, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Propheten alayhi salatu wa salam für die Errettung der Menschen gesandt und als Barmherzigkeit für sie gesandt. Was Shaitanu und Satan, la'anahu Allah, bu'itha li'ihlakihim wa shamatati fihim. Und Satan ist da, damit er die Leute vernichtet und ehrleitet und sich lustig über sie macht. Qala wa marra alayya ma'ruf rahimahullahu ta'ala. Wa marra ala ma'ruf rahimahullahu ta'ala qawmun fi zawraqin fi Dajla. Einmal war Ma'ruf al-Karchi am Strand von Dajla, dieser Fluss in Irak. وَبَيْنَ أَيْدِيهِمَ الْخَمْرُ وَنَحْوَهُ. Und er sah ein Boot auf dem Fluss, wo ein paar Leute saßen mit Wein. Sie hatten Wein und einige Spaßmittel. فَقِيلَ لَهُ أَلَا تَدْعُوا اللَّهَ عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْعُصَاتِ. Dann haben seine Gefährten zu ihm gesagt, machst du nicht Dua, oder mach bitte Dua gegen diese sündige Leute. فَقَالَ أَلَّهُمَّ كَمَا فَرَّحْتَهُمْ فِي الدُّنْيَا فَفَرِّحْهُمْ فِي الْآخِرَةِ. Er sagt, O Allah, genauso wie du ihnen Freude in diesem Moment geschenkt hast, schenke mal ihnen Freude auch im Paradies. فَقَالُوا, dann haben sie ihm gesagt, إِنَّمَا سَأَلْنَاكَ أَن تَدْعُوَ عَلَيْهِمْ وَهَا أَنْتَ تَدْعُوا لَهُمْ. Dann haben sie ihm gesagt, wir haben von dir verlangt, dass du gegen sie machst, nicht für sie machst. Dann hat er gesagt, مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَدْعُوَ عَلَى مُسْلِمٍ. Ich suche Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass ich jemals gegen einen Muslim Dua mache. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُفَرِّحُهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا إِنْ تَابَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا. Und weißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Freude im Jenseits, im Paradies geben wird, nur wenn er ihnen in diesem Leben Tauba schenkt, nur wenn sie in diesem Leben Reue zeigen. وَغَفَرَ اللَّهُ لَهُمْ. Und er kann ihnen Freude im Jenseits geben, nur wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihnen verzeihen hat. وهذا من حسن سياسته رحمه الله تعالى. Das gehört zu den guten Umgangsformen von سيدنا معروف الكرخي رحمه الله. وكان إبراهيم التيمي رحمه الله لا يدعو قط على من ظلمه. Und Ibrahim al-Taymi hat niemals ein Bittgebet gegen eine Person, die ihm Unrecht gemacht hat. ويقول يكفيه ما حل عليه من وزر ظلمه. Es genügt ihm, dass er ungerecht getan hat. Also ich brauche nicht noch Dua gegen ihn zu machen. Das bringt mir nichts. Es genügt, dass er schon mal gesündigt hat, dass er ungerecht gehandelt hat. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا نزل بفناء داره رفقة وناموا يسهر يحرص متاعهم إلى الصباح من غير علمهم بذلك. Und Umar ibn Abd al-Aziz rahimahullah, liebe Geschwister, wenn ein Reisender einen Zwischenstopp neben seinem Haus macht in der Nacht und sie schlafen, dann blieb er die ganze Nacht wach, um ihre Güter und ihren Eigentum zu bewachen. Und weißt ihr, liebe Geschwister, wer ist Umar ibn Abd al-Aziz? Der war ein Kalif, der war ein Herrscher. Der war ein Herrscher, der herrschte von heutigen Iran bis zu heutigen Algerien. Und Umar ibn Abd al-Aziz, liebe Geschwister, hat selber die Güter und den Eigentum von den Reisenden, die neben seinem Haus Zwischenstopp machen, bewacht, ohne dass sie es merken. Bidune elmihim. Er will von ihnen nichts, er will kein Geld oder Lob oder sowas. Das braucht er nicht. وكان أبو عبد الله بن عوف رحمه الله تعالى يقول أول ما يرفع من هذه الأمة الرحمة والشفقة. Abu Abdullah ibn Auf, rahimahullah ta'ala, sagte, das erste, die erste Sache, die von dieser Umma aufgehoben wird, ist die Barmherzigkeit und die milde Umgangsart. Damit ist gemeint, liebe Geschwister, dass die Sache, die seltener mit der Zeit wird, ist die Barmherzigkeit mit den Muslimen und die Milde zwischen ihnen. وقد كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى sagte, إذا حصل لأحد من المسلمين أمر يهتم به سفيان حتى ربما يبول الدم من شدة الحصر. إمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى sagte, oder إمام سفيان الثوري رحمه الله, wenn ein Muslim den Sufyan al-Thawri kennt, wenn ein Muslim den Sufyan al-Thawri kennt, ein Problem hat oder etwas Schlechtes erlebt oder schwere Zeiten hat, dann hat er Sorgen und er hat Kummer mit dieser Person, so dass er manchmal Blut als Urin von ihm rauskommt. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول من علامات الأبدال كثرة الشفقة والرحمة لعامة المسلمين. الحسن البصري sagte, zu den Zeichen von den Abdal, das sind eine Art von den Asketen, von den Zuhad, von den Awliya. Kathratu shafaqati wa rahmatu li'ammati al-Muslimin. Dass sie viel Mitleid und viel Barmherzigkeit mit den Muslimen haben. Mit allen Muslimen haben. Wa kana ma'ruf al-Karkhi rahimahullah ta'ala yaqul, man qala كل يوم اللهم ارحم أمة محمد اللهم اصلح أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد كتبه الله من الأبدال. معروف الكرخي رحمه الله sagte, wer täglich sagt, O Allah, sei barmherzig mit der Umma von Muhammad, O Allah, bringe die Umma von Muhammad zum rechten Weg, O Allah, erleichtere die Sorgen von der Umma von Muhammad, wenn er das täglich sagt, dann wird er bei Allah subhanahu wa ta'ala von den Abdal gezählt. فَعْلَمْ ذَلِكَ يَا أَخِي, so wisse mein Bruder, was besagt wurde, وَقْتَدِي بِسَلَفِكَ فِي الرَّحْمَةِ, und folge deinen Salaf, die Gelehrten und die Frommen, die vor dir waren, was die Barmherzigkeit betrifft, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa min akhlaqihim radiyallahu ta'ala anhum kathratu amalihim ala riqqati al-hijab hatta yaraw kulla shay'in fi al-wujud hayyan. Zu ihren Charaktereigenschaften, liebe Geschwister, gehört, und zwar die Salafus Salihin, dass sie die Schleier, die in ihren Herzen beseitigen, so dass sie alle existierende Sachen als lebendig empfinden. وَيُعَامِلُونَهُمْ مُعَامَلَةَ الْأَحْيَاءِ, und sie gehen mit allen Objekten oder mit allen Geschöpfen genauso wie mit den Lebendigen umgehen. فَلِذَلِكَ كَانُوا لَا يَجِدُوا لِأَحَدِهِمْ خُلْوَةٌ يَعْصِي اللَّهُ فِيهَا. Deswegen haben die Salaf kein Ort gefunden, wo sie gegen Allah subhanahu wa ta'ala sündigen können. لِأَنَّهُ يَرَى كُلَّ شَيْءٍ نَاظِرًا إِلَيْهِ بِعَيْنَيْهِ يَسْتَحْيَ مِنْهُ. Weil er sieht, dass er jede Sache, Teppich, PC, Stein, also jede Sache, was in deiner Umgebung ist, sieht dich. Die hat, also, Leute, so versteht was, was die Salaf und Salihin empfunden haben. Die haben alles, alles als lebendig empfunden. Die Salaf und Salihin, liebe Geschwister, die haben alle Objekte in diesem Universum als lebendig empfunden. Sogar die Geschöpfe, die keine Seele haben. Deswegen haben sie keinen Platz gefunden, wo sie gegen Allah subhanahu wa ta'ala sündigen können. Weil sie sahen in allen Objekten, alle Geschöpfe etwas Lebendiges. لِأَنَّهُ يَرَى كُلَّ شِئٍ نَاظِرًا إِلَيْهِ بِعَيْنِهِ يَسْتَحْيِي مِنْهُ. Er sieht oder er empfindet, dass alle Sachen ihn beobachten. وَيَصِيرُ يُعْطِيهِ حَقَّهُ مِنَ الْأَدَبِ. Deswegen haben sich die Salaf und Salihin so perfekt benommen und sie haben das gute Benehmen Punkt für Punkt verwirklicht, liebe Geschwister. وَذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَعْلَمُ أَنَّ الْمَكَانَ الَّذِي عَصَى اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ لَا بُدَّ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ بَيْنَ يَدَيْهِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Und weil die Salaf und Salihin gewusst haben, dass jedes Ort, wo man Allah subhanahu wa ta'ala, oder wo man gegen Allah subhanahu wa ta'ala gesündigt hat, wird gegen dich im Tag des jüngsten Gerichts ein Zeugnis ablegen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn man eine Sünde in einem Ort begeht, dann, das ist eine Zulassung für diesen Ort, dass er gegen dich im Tag des jüngsten Gerichts Zeugnis bei Allah subhanahu wa ta'ala ablegt. وَلَوْ ذَكَرَ أَحَدُهُمْ كَلَامًا قَبِيحًا يَكَادْ أَنْ يَذُوبَ مِنْ شِدَّةِ الْحَيَاةِ. Und wenn jemand von ihnen etwas Schlechtes sagt, dann hat er, dann bereut er dieses Wort, so dass er vielleicht aus Schamgefühl schmelzen würde. وَيَوَدُّ أَنَّ الْأَرْضَ ابْتَلَعَتْهُ. Und er hätte sich gewünscht, dass die Erde ihn verschluckt hat. وَلَا يَكَادْ يَتَلَفَّظُ بِذَلِكَ. Und er kann das gar nicht sagen. Ich habe einen Fehler gemacht, liebe Geschwister. Wenn er daran denkt, wenn er an einem schlechten Wort denkt, nicht sagt, dann hat er diese Gefühle. وَهَذَا خُلُقٌ غَرِيبٌ. Diese Charaktereigenschaft ist heutzutage غَرِيب. Findet man nicht mehr bei den Muslimen. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.